Kundgabe 6427. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.12.1955. Lebendiger Glaube an Jesus Christus. Ihr werdet euch niemals lösen können von eurem Widersacher, wenn ihr nicht Jesus Christus anrufet, dass er euch beistehe im Kampf wider ihn. Ihr müsstet also durch den Anruf ihn und sein Erlösungswerk anerkennen. Und also müsstet ihr auch glauben, dass ich selbst mich in dem Menschen Jesus verkörpert habe. Ihr müsstet glauben an meine Menschwerdung in Jesus. Und dieser Glaube muss ein lebendiger sein, der wieder nur durch die Liebe zum Leben erweckt wurde. Ihr könnet also nur erlöst werden durch die Liebe. Denn ohne Liebe glaubet ihr nicht, selbst wenn ihr mit Worten einen Glauben an Jesus Christus bezeugen wollet. Wer ohne Liebe dahin geht, der hat nicht den Willen, gegen den Widersacher anzukämpfen, da er gleichen Sinnes ist mit ihm. Doch es kann der Mensch einen schwachen Willen haben, und dieser schwache Wille hindert ihn daran, Liebe zu üben und sich zu lösen vom Gegner. Dieser aber soll dennoch wissen um den Erlöser Jesus Christus, und er soll ihn anrufen um Stärkung seines Willens. Er soll nur vorerst wissen, dass er bei Jesus Christus immer Hilfe findet. Ruft er ihn an, dann wird sein Wille auch bald eine Stärkung erfahren, und er wird nun mehr und mehr zu einem Liebeleben übergehen. Und dann wird sein Glaube an die Göttlichkeit des Menschen Jesus, an sein Erlösungswerk und an seine eigene Erlösungsmöglichkeit lebendig werden. Und dann wird er mich und meinen Namen vertreten mit der Überzeugung, die eben nur ein lebendiger Glaube schenken kann. Darum ist das Wissen um Jesus Christus nötig, auch wenn es anfangs nur ein Wissen ist um die irdische Begebenheit, um das Leben eines Menschen, der aus innerer Überzeugung sein Leben ließ. Der Gedanke an diesen Menschen kann schon der erste Schritt sein zu einer Verbindung mit ihm, die einmal ihm die Pforte zur Seligkeit öffnet. Denn so wie er sich gedanklich mit dessen Erdengang beschäftigt und guten Willens ist, lassen ihn diese Gedanken nicht mehr los. Denn es ist Jesus Christus selbst, der ihn nun an sich zu fesseln sucht. Ich weiß um jeden Gedanken des Menschen, und ich kann mich selbst ihm in Jesus nahen, wenn er mit mir als seinen Gott und Vater von Ewigkeit noch keine enge Bindung gefunden hat. Aber über den Menschen Jesus ist das Anknüpfen dieser Bindung möglich, weshalb auch rein geschichtlich von ihm Erwähnung getan werden soll. Dann erst kann von mir aus gedanklich noch eingewirkt werden, dass er die Begründung zu finden sucht für den Lebenswandel und das Handeln des Menschen Jesus. Und dann kann er auch zu dem Ergebnis kommen, dass ein geistiger Anlass seinem Leben und Sterben zugrunde lag. Und dann erst ist es möglich, ihn zu gewinnen. Denn nun ist er auch den Lehren nicht mehr unzugänglich, so sie wahrheitsgemäß ihm zugeführt werden. Wer aber es ganz streiten will, dass der Mensch Jesus auf Erden gewandelt ist, dem kann schwerlich die Erkenntnis noch auf Erden kommen, weil es ihm niemals möglich sein wird, seinem Willen die rechte Richtung zu geben, der sich noch ganz und gar in der Gewalt des Gegners befindet. Und dieser wird auch niemals sich das Wissen verschaffen wollen. Ansonsten ihm auch in irgendeiner Weise die Kenntnis zugehen würde über den Erdengang Jesu. Denn ich habe wahrlich Möglichkeiten genug, wenn der Mensch nur etwas darüber zu erfahren sucht. Immer aber ist es von Segen, wenn mein Wort verkündet wird als liebe Lehre Jesu, wenn er selbst verkündet wird in aller Welt, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, nachzudenken über die Wahrheit, über die geschichtliche Tatsache und über seine Mission, so er eine solche anerkennt. Jeder Mensch, der will, kann auch zum Glauben kommen. Und eines jeden Menschen Verstandesglaube kann auch zu einem Lebendigen werden. Doch erst der lebendige Glaube trägt euch Menschen die Erlösung ein von Sünde und Tod. Der lebendige Glaube an mich in Jesus Christus und an mein Erlösungswerk öffnet euch die Pforten in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Und diesen lebendigen Glauben sollet ihr alle zu erreichen suchen, auf dass ihr eingehen könnet in mein Reich zum ewigen Leben. Amen.